Vincanza Contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. Hallo, ich grüße alle Träumer und Fantasten, Utopisten und Weltverbesserer, alle, die über den Tellerrand hinausschauen, alle, die an einer anderen, besseren Welt interessiert sind. Ich grüße die ewigen Verlierer der Geschichte, die Frauen und Männer, die sich nicht verkaufen, die Widerstand leisten. Ich grüße alle, die sich weigern, die grell bemalten Götzen dieser unheilvollen Postmoderne anzubeten, die sich weigern, Räubern, Dieben und Mördern zuzujubeln. Ich grüße alle freien Geister. Auch heiße ich alle hoffnungsvollen Poeten, Weltbürgerinnen, Künstler und Lebenskünstlerinnen willkommen. Ich begrüße alle hoffnungslosen Sozialromantiker. Alle, die das Ohr an die Schiene der Geschichte legen. Ich grüße alle, deren Vaterland der Planet Erde und deren Rasse die Menschheit ist. Willkommen im Niemandsland zwischen allen Fronten. Outside. erste Schub der Sommer wird wahr. Der erste Flash und es ist sonnenklar. Wir steigen auf mit neuer Munition. Wir schießen uns frei. El Proxima Estación. Land. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Hundert Jahre Erster Weltkrieg. Die Erfindung des Dokumentarfilms. Seit 1914 werden Kriege auch mit der Kamera geführt. Wir leben in keiner friedlichen Welt. Wir sind gewohnt, dass uns die Nachrichten Bilder von Leid, Krieg und Zerstörung zeigen. Wir sehen die Kriege in HD-Qualität durch die Augen der Kamera. Dokumentationen, Spielfilme, Animationsfilme, sie alle versuchen Krieg und Elend in ihrer eigenen Realität darzustellen. Angefangen hat dieser Krieg der Bilder vor 100 Jahren mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Es sind Bilder von strahlenden Soldaten, die frohen Mutes an die Frontlinie marschieren. Der britische Film The Battle of the Somme, der zwischen dem 25. Juni und dem 10. Juli 1916 entstand, wird heute als erster großer Dokumentarfilm betrachtet. Und somit gilt seine Uraufführung seither als Geburtsstunde des Dokumentarfilms. Im Sommer 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Am 1. August 1914 begann in Europa ein Krieg, an dem bis zum Jahr 1918 insgesamt 40 Länder teilnahmen. Der Krieg zerstörte das alte Europa und schuf die Voraussetzungen für den zweiten, noch fürchterlicheren Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war nicht nur ein Materialkrieg, sondern auch der erste Medienkrieg. Bilder dokumentierten und deuteten gleichermaßen das Geschehen. Wegen der riesigen Anzahl involvierter Soldaten und Zivilisten, allein im Deutschen Reich waren rund 13 Millionen Männer einberufen, war nahezu die gesamte Bevölkerung betroffen und lechzte nach Informationen. Selbst die beteiligten Soldaten konnten nur schwer das gesamte Ausmaß des Krieges überschauen, von den Daheimgebliebenen ganz zu schweigen. Der erste Medienkrieg. So wurde der Film zum vertrauenswürdigen Informationsmedium, nicht nur im Deutschen Reich. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gab es nach Schätzungen weltweit bereits 60.000 Kinos rund 3000 davon in Deutschland. Die Filme genossen bei den Zuschauern den Ruf, anders als die Zeitungen, die Realität objektiv darzustellen. Die Erwartung des Publikums war dementsprechend hoch und für die Kameraleute nur schwer zu erfüllen. Obwohl während des Krieges tatsächlich zahlreiche Kameraleute überall an der Front zu filmen versuchten, veröffentlichten nur wenige ihr Filmmaterial. Zum einen stand die deutsche Heeresleitung der Filmberichterstattung sehr skeptisch gegenüber. Sie fühlte sich von den Kameraleuten in ihrer Arbeit behindert und sah in ihnen schlimmstenfalls sogar Spione. Deshalb ließ sie die Filmer nur äußerst selten zur Kampffront durch. Und wenn es ein Filmteam geschafft hatte, stand guten Bildern oftmals die unhandliche Ausrüstung im Weg. Zudem waren vor allem bei Nacht, während der die meisten Kämpfe ausgetragen wurden, Aufnahmen gar nicht erst möglich, da das Filmmaterial nicht lichtempfindlich genug war. Filme im Dienst der obersten Heeresleitung. Ab 1916 änderte sich die Sichtweise der Militärführung auf das Medium Film. Sie erkannte, welch große Einflussmöglichkeit ihnen Filme gaben. Eine militärische Film- und Fotostelle des Auswärtigen Amtes begann, eigene Filme für die Kinos herzustellen. Dazu wurden Filmtrupps eingerichtet, die heute als Vorläufer der berüchtigten Propagandakompanien des Zweiten Weltkriegs gelten. Ihre Dokumentarfilme, meist ein Zusammenschnitt aus vorhandenen Kriegsfilmberichten und eigens dafür erstellten Kriegsaufnahmen, machten sich das Vertrauen des Publikums zunutze. Die Filmaufnahmen sollten den Eindruck vermitteln, die Berichterstattung folge unmittelbar der Wirklichkeit. Doch viele der Szenen, die Schützengräben, Sturmangriffe und gewaltige Explosionen zeigen, wurden erst viel später auf militärischem Übungsgelände nachgestellt. Die Filme sollten sinnstiftend sein. Zwei der bekanntesten Beispiele sind der englische Film »The Battle of the Somme« und die deutsche Antwort darauf »Bei unseren Helden an der Somme«. Die Schlacht, die im Juli 1916 begann und bis in den November dauerte, war eine der grausamsten und blutigsten überhaupt. Insgesamt 2,5 Millionen, vor allem deutsche und britische, aber auch einige französische Soldaten waren daran beteiligt. 1 Million Menschen starben, ohne dass auch nur eine der beiden Parteien am Ende irgendeinen militärischen Vorteil gewonnen hätte. Propagandakrieg. Die Schlacht an der Somme hätte also gut als Symbol für die Sinnlosigkeit dieses Krieges dienen und die Bevölkerung gegen die militärische Führung aufbringen können. Gegen einen solchen Vertrauensverlust versuchten zunächst Großbritannien und dann auch das Deutsche Reich mit Dokumentarfilmen entgegenzuwirken. Die britische Version erschien noch vor Ende der Kämpfe am 10. August 1916 in den Kinos. Seine Uraufführung gilt seither als Geburtsstunde des Dokumentarfilms. Bemerkenswert an diesem Film ist die schonungslose Darstellung des Krieges. Der Zuschauer sieht erschöpfte und tote Soldaten sowie vollkommen verwüstete Landschaften in einer Intensität, die es vorher nicht gab. Diese Härte schockierte das Kinopublikum und entfachte eine Debatte über die filmische Darstellung von Kriegshandlungen. Die besondere Anordnung der Bilder machte aus dem Film jedoch ein dramatisches Ereignis mit Hauptfiguren, Spannungsbogen, einem Höhe- und Wendepunkt und einem Schluss. Die Dramaturgie erfüllte ihren Zweck. Sie weckte Sympathie für die Soldaten und die britische Teilnahme am Ersten Weltkrieg. Die Schlacht an der Somme ist als erster Dokumentarfilm der Filmgeschichte Bestandteil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Auch die deutsche Seite erkannte das Propagandapotenzial des Kinos und reagierte mit einem eigenen Somme-Film. Mit unseren Helden an der Somme, der am 19. Januar 1917 in die Kinos kam, als die Schlacht bereits zu Ende war. Es war der erste Film des neu gegründeten Bild- und Filmamtes BUFA und ein Versuch der Heeresleitung, der allgegenwärtigen Bildpropaganda der Alliierten etwas Eigenes entgegenzusetzen. The Battle of Somme ist aus heutiger Sicht ein großer Propagandafilm. Dass Propaganda etwas Verwerfliches sein könnte, wurde erst eine Generation später bewusst. Bis dahin war es lediglich eine möglichst effektive Werbestrategie. Bewahrung und Sicherung des Filmerbes. Ein Großteil des Filmmaterials aus dem Ersten Weltkrieg ist heute verschollen. Schätzungen gehen von 4/5 aus. Der Rest lagert meist auf Filmrollen in unterschiedlichsten Archiven. Das Projekt European Film Gateway, EFG 1914, das federführend vom Deutschen Filminstitut, DIF, betreut wird, digitalisiert seit gut 2 Jahren nach und nach das übrig gebliebene Filmmaterial und macht es über das Online-Portal www.europeanfilmgateway.eu und die Europäische Digitale Bibliothek Europeana allen Interessierten zugänglich. Die Portale bieten kostenlosen Zugriff auf hunderttausende filmhistorische Dokumente, die in 16 europäischen Filmarchiven und Kinemathek verwahrt werden. Seit dem Ersten Weltkrieg hat sich die Darstellung von Kriegsgeschehen in den Medien stark gewandelt. Doch noch immer sind Kriegsbilder von jedem anders interpretierbar. Wer sich Kriegsdarstellungen ansieht, muss sie verstehen, interpretieren und einordnen. Denn sie können Dokumente, Beweise oder Unterhaltung sein, nüchterne Information oder zielgerichtete Propaganda. Sie hörten die Erfindung des Dokumentarfilms. Text Sibylle Möckel. Veröffentlicht in der Zeitschrift Filmgeblätter, die Zeitung für Filmfreunde, in der Ausgabe Nummer 5, 2014. Möglichkeiten längst verbraucht. studieren Winterstift, der Möglichkeiten längst verbraten hat. Du musst die Sterne und den Mond enthaupten und am besten auch den Zar. Die Gestirne werden sich behaupten, aber wahrscheinlich nicht der Zar. Du musst die Sterne und den Mond enthaupten und ein bisschen auch den Zar. Frühling im Niemandsland. Wie soll das denn? Hallo noch einmal. Es ist Samstag, der 7. Juni. Wir schreiben das Jahr 2014 und ich begrüße noch einmal alle diejenigen in unserer Hörerschaft, die sich jetzt erst dazugeschaltet haben, beziehungsweise die jetzt erst ihre UKW-Empfangsgeräte eingeschaltet haben oder weltweit über das Internet unseren Livestream hören unter www.kontrabanda.org. Die Weltöffentlichkeit schaute diese Tage auf die Strände der Normandie. Der sogenannte D-Day, der Jahrestag des D-Day, hatte die Waffenbrüder von einst versammelt. Vor 70 Jahren landeten die Alliierten in der Normandie. Der Schlag gegen Hitlers Reich prägte die amerikanische Militärlogik für Jahrzehnte, sagt der Spiegel, und verstellte den Blick. Am D-Day, behauptet der Spiegel, verlernte die Supermacht das Siegen. Was immer diese Art von Siegen auch bedeuten mag. Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte. Der längste Tag beginnt um Mitternacht mit einem Einsatz von Luftlandedivisionen. Sie sollen die Flanken der Operation Overlord absichern. Im Osten des Einsatzgebiets landen britische Fallschirmspringer nahe Benouvi. Sie überraschen die deutschen Truppen und können sie relativ schnell besiegen. Die US-Fallschirmspringer, die auf der Halbinsel Cotentin abgesetzt werden, erleiden dagegen zunächst schwere Verluste. Nach Stunden erst erobern sie Sainte-Mère-Église, die erste befreite Stadt in Frankreich. Zugleich bombardieren tausende Flugzeuge die Verteidigungslinien an der Küste und im Hinterland. Kurz vor Beginn der Landeoperationen werden diese Stellungen auch von See aus beschossen. Um 6:30 beginnt der eigentliche Angriff an 5 verschiedenen Landungsabschnitten. Ganz im Westen greifen US-Soldaten an, zuerst am Utah Beach. Ein Zufall hilft ihnen. Abgetrieben von der Strömung umgehen sie stärkere deutsche Stellungen und können sich deshalb verhältnismäßig schnell festsetzen. Am Omaha Beach gerät die Landung dagegen fast zum Desaster. Hunderte GIs werden schon in den ersten 2 Stunden getötet oder verletzt. Die Deutschen wehren sich erbittert. Ihre schweren Waffen sind von den Bombardements weitgehend verschont geblieben. Die Landung hier steht vor dem Abbruch. Nur dank ihrer erdrückenden Übermacht können sich die Amerikaner doch durchsetzen. Schwere Verluste erleiden zunächst auch die Kanadier, die am Juno Beach an Land gehen. Bis zum Mittag aber kämpfen sich einige Einheiten bis zur Ortschaft Beni-sur-Mer vor. Die britischen Soldaten am Gold Beach können die Wehrmacht vergleichsweise schnell überwinden. Am Sword Beach dagegen, ganz im Osten der Landungszone, haben es die Briten viel schwerer. Sie stoßen auf massiven Widerstand der deutschen Soldaten. Der geplante Vormarsch ins Landesinnere und auf die Stadt Caen kommt nur mühsam voran. Am Abend des 6. Juni haben die Alliierten aber überall an der Küste Brückenköpfe erobert, den kleinsten am Omaha Beach. Caen kann erst Mitte Juli vollständig eingenommen werden. Rund 5000 alliierte Soldaten sterben bei den Kämpfen am 6. Juni. Bis zu 9000 sollen es auf deutscher Seite gewesen sein. Dazu kommen zahllose Verletzte. Die Alliierten haben viel weniger Terrain erobert als geplant. Doch sie waren die Sieger der Schlacht am längsten Tag des Zweiten Weltkriegs. Das war eine Reportage von der Deutschen Welle, übernommen. Da ist ein kleines Video, das heißt D-Day, die Großoffensive gegen Hitler, der längste Tag, zu finden unter www.dw.de. Der längste Tag. Wie gesagt, am Morgen des 6. Juni 1944 stand eine gewaltige Streitmacht vor den Klippen von Colville-sur-Mer. Und auch gestern waren sie wieder versammelt. Und auch Putin wurde eingeladen. Dafür hat Merkel gesorgt. Der ist ja der Verfemte, der Verpönte, der sollte weggelassen werden, der sollte ausgeladen werden, der sollte gar nicht dabei sein, weil der so böse vorgeht in der Ukraine, wie es hier so offiziell heißt. Aber dann ist er doch gekommen und es gab sogar Gespräche mit dem Multimilliardär Poroschenko, der jetzt indirekt durch den Putsch an die Macht gekommen ist in der Ukraine, beziehungsweise später wurde er dann nachgewählt. Aber das Panorama sieht trüber aus in diesem Juni 2014. Wozu es nicht kommen sollte, wäre eine Art neuer europäischer Krieg, beziehungsweise Stellvertreterkrieg. Wir wissen ja, die Amerikaner rüsten ordentlich auf im Osten. Die finanzieren da Geheimoperationen, Sabotagesachen, die haben Söldner reingeschickt, beziehungsweise vermietet, diese fürchterlichen Blackwater-Typen. Academy nennen sie sich jetzt, aber es sind dieselben Leute, es sind dieselben Manager und es herrscht derselbe Geist. Da war also einiges versammelt. Neben dem amerikanischen und dem französischen Präsidenten war da auch die Queen von England, der kanadische Premier, alles war da und wie gesagt auch Putin. Denn wenn es um die Erinnerung an die Offensive geht, die das Ende Hitler-Deutschlands einleitete bzw. beschleunigte, dann müssen natürlich aktuelle Konflikte zurückstehen. Dabei waren auch die letzten Veteranen, alte Männer in viel zu großen Uniformen, die nach der Wehrmacht erfolgreich Alter und Krankheit getrotzt haben. Es gibt nicht mehr viele Soldaten, die erzählen können, wie es war, als die Landungsboote an Omaha und Juno Beach ihre Klappen öffneten, um ihre menschliche Fracht in ein Chaos aus Blut, Wasser und Blei zu entlassen. Von den 155.000 Soldaten, die am ersten Tag der Invasion an Land gingen, waren am Abend bzw. um Mitternacht bereits 10.000 tot, verwundet oder gefangen. Kaum ein kriegerisches Großereignis hat in der angelsächsischen Welt eine solche Erinnerungskultur gegründet wie der Tag, an dem die Truppen des Westens in Frankreich auf die Deutschen stießen. Es war nicht der erste Versuch, auf dem Kontinent wieder Fuß zu fassen. Im Juli 1943 waren die Angloamerikaner in Sizilien gelandet, im September dann auf dem italienischen Festland bei Salerno, um von dort nach Norden vorzustoßen. Aber erst mit der Landung in der Normandie war die zweite Front eröffnet, die der deutsche Generalstab immer gefürchtet und Hitler in seiner Vermessenheit herbeigesehnt hatte. Vor allem in den Vereinigten Staaten, ohne deren Hilfe es nie zu dieser Operation gekommen wäre, nimmt der D-Day in der nationalen Selbstvergewisserung einen zentralen Platz ein. In unzähligen Büchern ist festgehalten, wie die Angehörigen der Invasionsstreitmacht erst die Strände bei Saint-Laurent und Varville einnahmen und dann das Nazireich. Mehrere Monumentalfilme haben den Verlauf des Feldzugs in Bildern gegossen, angefangen mit dem 178-Minuten-Werk Der längste Tag von 1962, das so gewaltig geriet, dass man drei Regisseure parallel beschäftigen musste. Jede Generation hat seitdem die Heldentaten, mit denen sich ihre Väter und Großväter unsterblich machten, cineastisch nacherlebt. Für die Babyboomer inszenierte Steven Spielberg in Saving Private Ryan, also Rettet den Soldat Ryan, die Szenen der Landung so realistisch, dass die Zuschauer bei den Salven aus den deutschen Maschinengewehrnestern unwillkürlich die Köpfe einzogen. Die X-Borg-Generation verfolgte in Band of Brothers die Erzählung vom Sieg der G'Alls über die teutonischen Weltenvernichter gleich als Mehrteiler. Militärisch gesehen ist der D-Day für die Sieger im Westen mehr als nur ein Sieg. Er ist der Sieg schlechthin, das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von letzter Woche, wo es auch ein Titelbild gibt, das heißt Amerikas letzter Sieg, D-Day, 6. Juni 44, Normandie. Da sieht man eine Gruppe von Soldaten aus der Perspektive eines Schiffes. Man sieht also die Soldaten, wie sie an Land warten. Das Foto wurde vom Schiff bzw. vom Landungsboot aus gemacht. Und da sieht man, wie die zum Strand streben. Wo immer die USA später eingriffen, ob in Korea, Vietnam oder im Irak, stand der Erfolg auf den Schlachtfeldern in Frankreich und Deutschland Pate. In dem Geist, der die US-Soldaten nach Europa führte, habt ihr den Irak befreit, das erklärte Präsident George W. Bush im März 2004 vor Soldaten der 101. Luftlandedivision, die schon im Juni 1944 dabei gewesen war. Tatsächlich markiert der D-Day den letzten wahren Sieg Amerikas. Vielleicht fallen die Erinnerungsfeiern auch deshalb so glänzend aus. Was danach kam, waren als Feldzüge getarnte Polizeiaktionen, Scheinsiege oder auch Niederlagen. Schon im ersten großen Konflikt der Nachkriegszeit in Korea erreichte die USA nur ein mühsames Remis. Das Ergebnis nach blutigem Kampf war eine Rückkehr zum Status quo. Die Grenze zum kommunistischen Norden, der den Kriegseinsatz durch die Invasion des nicht-kommunistischen Südens erzwungen hatte, verlief wieder dort, wo sie schon vor Ausbruch der Kriegshandlungen verlaufen war, am 38. Breitengrad, ziemlich genau in der Mitte des Landes. Keine Nation, so fährt der Spiegel fort, kann, was die Waffenstärke angeht, mit den USA mithalten. Die Sowjetunion hat es versucht und verlor erst das Wettrüsten und dann ihr Weltreich. Wer heute von einer multipolaren Welt redet, muss die militärische Kapazität ausklammern. Da gibt es vorerst nur eine Macht, die in der Lage wäre, an mehr als einem Schauplatz gleichzeitig zu kämpfen. Die USA. Hallo und guten Morgen, Werner. Wie geht's? Guten Morgen. Mir geht's. Was gibt's gut. Neues? Und dir noch besser, wie ich sehe. Du hast ja heute ein wunderschönes Hemd an. Das ist kein Hemd, das ist ein T-Shirt. Entschuldigung, da ich dir widerspreche. Rebellendisco steht da vorne drauf, dick und fett. Sehr gut, ja. Wir können ja nachher tauschen. Gebe ich dir mein Hemd und du gibst mir das Trikot. Da müssen wir aber erst ein Fußballspiel absolvieren. Und mit dem Trikottausch ist dann so eine Sache. Achso, das ist ein T-Shirt, das hat mir eine Freundin geschenkt aus Berlin vor vielen Jahren. Und zwar ist das ein Tournee-T-Shirt der Nachfolgegruppe der Tonsteine Scherben. Neues Glas aus alten Scherben. Die waren auf Tournee und dazu gab es dieses T-Shirt. Die Tournee hieß offiziell Rebellenblut. Zum Thema D-Day, hast du nicht auch den Eindruck, alles was man dann so liest und hört jetzt bei diesen Feiern und so, ist ja alles schön und gut. Ich meine, dass die, finde ich auch korrekt und richtig und dass die USA damals eingegriffen haben in den Krieg, ne? Aber so schlägt immer durch, wie wenn uns jetzt der Westen gerettet hat vor der Nazi-Diktatur. Das stimmt zwar, ich meine, wer den Hauptteil beigebracht hat zur Niederlage von Hitler und den Nazis, war die Sowjetunion. Ne? Also das geht dabei immer so ein bisschen unter. Ja? Ich meine, im Zweiten Weltkrieg sind insgesamt, glaube ich, 50 Millionen Leute umgekommen, also Soldaten, Zivilbevölkerung von beiden Seiten, alles zusammengezogen. zählt ungefähr 50 Millionen, aber der ganz große Teil, sowohl Soldaten wie auch Zivilbevölkerung, das musste die Sowjetunion aushalten. Ne? Das wird aber gerne unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise verniedlicht oder klein geredet, weil die Sowjetunion ja auch kommunistisch war und Kommunismus, beziehungsweise die Kommunistenhetze nach dem Weltkrieg, nach dem Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition, war natürlich dann Staatsdoktrin in unseren westlichen Demokratien. Kommunistische Parteien wurden verboten, Kommunisten wurden verfolgt. Sogar Leute wie Charlie Chaplin erhielten Einreiseverbot in die USA. Charlie Chaplin war Brite, weil er eben unter Kommunismusverdacht stand. Solch ein Geist herrschte also damals und dieser Geist ist immer noch da in unseren Staatskanzleien, in unseren ideologischen Chefetagen. Da herrscht immer noch dieser antikommunistische Geist und alles, was die Kommunisten geleistet haben, wird dann gerne klein gemacht, klein geredet oder eben als minderwertig dargestellt, beziehungsweise gar nicht mal erwähnt. Und obwohl ja jetzt die Sowjetunion gar nicht mehr existiert, ist ja heute Russland und von Kommunismus keine Rede mehr, aber trotzdem geht es immer irgendwie noch weiter. Ja? Wenn man jetzt sieht, der Putin war ja auch dort, aber wurde dann doch von seinen westlichen Kollegen so ein bisschen mit strenger Miene angeguckt, ja, jetzt wegen der Ukraine, also dieser Konflikt besteht nach wie vor weiter, ja. Der Konflikt besteht, die Gier besteht, die Ukraine ist natürlich jetzt der Zankapfel zwischen den Blöcken, soweit man die Ex-Sowjetunion überhaupt noch als Block bezeichnen kann. Der Zankapfel besteht, die Russen wollen keine NATO-Basen direkt vor ihrer Haustür, beziehungsweise direkt vor ihrer Grenze. Und die Amerikaner haben sich da wohl eingeschossen auf dieses Land. Die hatten ja damals schon Frau Timoschenko finanziert. Die haben einiges an Milliardären aufgebaut, die da den Ton angeben. Und es geht also um dieses Riesengebiet Ukraine. Wir wissen auch nicht, welche Bodenschätze da geortet wurden, welche Bodenschätze da die nächsten Jahre und Jahrzehnte abgebaut werden sollen. Es geht einfach darum, dieses Land, dieses Einflussgebiet zu haben, dieses Aufmarschgebiet. Wahrscheinlich ist die Logik der Blöcke auch die, dass ein Imperium entweder wächst oder kaputt geht. Und ein Imperium, das nicht wächst, das sich irgendwie auf dem Rückzug befindet, hat immer das Gefühl, es geht kaputt. Ich glaube auch Imperialismus, Imperium, das ist das richtige Wort, was die Sache beschreibt. Diese ewige Konkurrenz, den anderen irgendwie ausstechen. Also im Großen genau das, was natürlich in jeder kapitalistischen Gesellschaft stattfindet. Ne? Der eine Unternehmer will den anderen, der eine multinationale Konzern den anderen aus dem Markt drängen. Ja, das Gleiche ist das hier zwischen den Staaten. Und die traurige Auswirkung ist dann halt, innerhalb von jeder Seite, also ganz klar der Westen, der sogenannte freiheitliche, demokratische Westen wird angeführt von einem gewissen Obama jetzt im Moment, ne? Und dann passieren halt so Sachen, wie reagieren die anderen, seine eigenen Alliierten. Ne? Der Vorzugspartner ist natürlich Großbritannien, ne? Weil die eine ähnliche, scharfe, neoliberale Politik vertreten. Und die anderen auch, aber die unterwerfen sich völlig allem und jedem, was aus USA kommt. Ne? Also die letzte Geschichte da jetzt. Ach übrigens, da gibt's ja Neues zu dieser Abhörsache da von dem Mobiltelefon von der Merkel. Also die Staatsanwaltschaft jetzt in Deutschland, die wird das jetzt also untersuchen, was da passiert ist, diese Spionage der NSA, dass also die Amerikaner da das Handy von der Merkel und natürlich auch alle anderen Telefone und Computer ausspioniert haben. Und das wird jetzt immerhin untersucht von der Staatsanwaltschaft in Deutschland. Ne? Allerdings sagt er, nur dieser eine Fall, das Handy von der Merkel, die anderen, also Millionen von Bürgern, die auch ausspioniert wurden, da heißt es, die Hinweise, da gibt es keine Hinweise. Ja. Das sind nur abstrakte Vermutungen. Ja, diese Arschlöcher, sowas erzählen die uns. Beschränken Sie sich jetzt auf den Fall Merkel, das finde ich toll. Ja, die verkaufen Merkel uns für dumm. Hat natürlich auch keinerlei Interesse, weil sie dann Angst hat, dann werden die Beziehungen zu den USA wieder beschädigt, wenn man das jetzt austritt und breit tritt. Ne? Und natürlich die amerikanischen Autoritäten, die haben auch schon ihr Missfallen ausgedrückt, ne, über diesen Fall. Es geht ja da auch um die Risikoabwägung, welche Maßnahme eine größere Zerrüttung, eine Zerrüttung der Beziehungen darstellen würde. Eine Nichtuntersuchung dieses Verbrechens, ist ja ein Verbrechen, oder eine Untersuchung des Verbrechens. Und wenn die Herrschaften schon mal so weit sind, dass sie sagen, es ist besser, wir untersuchen dieses Verbrechen erst gar nicht, weil der Schaden dann zu groß wäre, dann werden die Delinquenten werden böse auf uns und werden dann sich an uns rächen. Das ist ja die Angst der Deutschen bzw. der deutschen Wirtschaft, dass es dann Racheaktionen gibt des Imperiums. Und das wollen sie vermeiden. Die verkaufen das dem Volk dann mit irgendwelchen dummen Phrasen von Abwägen des Risikos und man kann da doch nichts nachweisen, obwohl der Snowden ja alles auf den Tisch gelegt hat. Die Beweise sind ja da. Glenn Greenwald haben wir letzte Woche auch vorgestellt, sein Buch Die globale Überwachung. Es liegt alles offen. Es ist alles belegt mit Zahlen, mit Dokumenten, mit nachprüfbaren Aussagen bzw. Beweisen. Es ist also alles gesagt, nur die Frage ist, warum tun die nichts? Weil man gegen den Herrn des Imperiums eben nicht vorgehen kann. Das ist einfach so. Nur in sehr kleinem und sehr eingeschränktem Maße. Parallel hierzu läuft eine Aktion in Deutschland, die ich sehr bewundere, die ich sehr toll finde. Das ist die bundesweite Aktion Wir bieten Edward Snowden ein Bett in Deutschland. Bereits seit einigen Tagen läuft die Aktion Ein Bett für Snowden. Über 40.000 Menschen haben Edward Snowden ganz konkret schon eine Unterkunft angeboten. Über 200.000 Menschen haben außerdem den Appell an die Bundesregierung unterschrieben, Snowden sichere Zuflucht in Deutschland zu gewähren und ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern zu beschließen. Der gemeinsame Appell Schutz für Edward Snowden in Deutschland wurde im Sommer 2013 von Compact, dem Whistleblower-Netzwerk und Digital Courage gestartet. Wer dazu etwas Näheres wissen will, beziehungsweise machen will, der geht einfach ins Internet und guckt unter Ein Bett für Snowden. Da findet man alle wichtigen Informationen. Dann gibt es seit Tagen und seit Wochen Demonstrationen in Berlin. Zum Beispiel morgen gibt es eine Demonstration vor dem Reichstag. Morgen um 8.45 Uhr, dann in Bielefeld am gleichen Tag. Eine Demo am Jahnplatz, in Köln, in Hamburg, in Kiel, in München, in Dresden. Überall wird es große Demonstrationen geben. Protest gegen die Bespitzelung. Protest gegen den Big Brother, der uns Tag und Nacht belauscht, bespitzelt, filmt und unsere Daten klaut. Und es gibt auch ein Poster, das kann man sich ans Bett nicht an die Haustür hängen. Da sieht man Bett für Snowden, man sieht Snowden. Ein Pfeil und ein Schild und da sieht man ein Bett, wo jemand schläft. Ein Icon. Ein Bett für Snowden. Auch wir hier im Niemandsland rufen auf, viele Tausende und Millionen Betten für Snowden zur Verfügung zu stellen. Dann sollen sie den erstmal suchen. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt kein, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauschehaar. wenn es mal regnete. Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse. Da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgi nahm beide beim Arm und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, Funke ist kaum schwer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Ist gestorben und Jimmy ist tot. Und Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, braun oder blass, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Tiger Brown verabschiedet sich schnell. Er hat für die Krönungsfeierlichkeit. Soldaten wohnen auf den Kanonen aus der Drei-Groschen-Oper von Herrn Kurt Weill und Bertolt Brecht. Das Lied gesungen von niemand Geringerem als Herrn Max Rabe. Der spielt nämlich in einer Aufführung der Drei-Groschen-Oper den McKees, den Verbrecher, der am Ende von der Königin geadelt wird. Zuhälter, Dieb, Mörder. Und am Ende erhält er dann den Adelstitel und steigt in die höchsten Kreise auf. Heiratet auch die Tochter des Polizeipräsidenten. Eine Rührgeschichte, ein kapitalistisches Rührstück aus den Anfängen des europäischen Imperialismus. Gut, das ist nicht der Strand der Normandie, sondern das ist hier unsere Barceloneta. Es ist ein herrlicher Tag heute. Die Sonne scheint. Es war ja ein kühler Frühling dieses Jahr. Überhaupt nicht so lieblich und warm und sommerlich, wie es normalerweise hier in Barcelona der Fall ist, sondern es war schon ein bisschen kalt einfach. Das muss man sagen. Uns ist es recht, uns ist es egal. Wir freuen uns, dass es nicht so schwül und so heiß ist. Aber andere Leute, die ärgern sich natürlich, die hierher kommen, besonders die Fun-City-Leute, die Touristen, für die natürlich Barcelona eine Spaßstadt ist, ein großer Themenpark, in dem man nur spazieren geht, nascht und immer neue Konsumartikel entdecken kann und vielleicht auch schöne Ecken zum Sitzen und zum Spachteln, zum Essen. Aber es gibt ein Loch in der Welt. sie den Mond anfachen und wer die Herzen verschallt. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Regen abfließt und in riesigen Wannen verschwindet und ein zynischer Kerl deine Träume vollliest und dann deine Tage bindet. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Tja, das war Herr Nils Kopbruch, beziehungsweise die Gruppe Fink. Loch in der Welt, von dem gleichnamigen Album übrigens. Das heißt auch Loch in der Welt. Ja, zu abschließend noch zu dieser Geschichte da, auf der einen Seite D-Day Normandie und auf der anderen Seite eben die jetzige Situation mit dieser, sagen wir mal, Führungsrolle der USA und alle anderen unterwerfen sich total und dieses Beispiel Abhörgeschichten überall. Auf einer anderen Ebene gibt es auch da wieder ein Beispiel dazu. Also wir hatten ja vor einer Woche diese Europawahl und da war es ja zum ersten Mal so, dass die konkrete Kandidaten präsentiert haben, ne? Also die Konservativen, die Christdemokraten und ähnliche Parteien aus anderen Ländern hatten den Kandidaten als Kandidaten diesen Juncker da, Jean-Claude Juncker, und die bisschen weiter links in Anführungszeichen stehenden, die Sozialisten, Sozialdemokraten, diesen deutschen Schulz, Martin, glaube ich, heißt der Martin Schulz, als Kandidaten aufgestellt, dann die Linken, den Tsipras aus Griechenland und so, ja. Also mit dieser Vorstellung im Kopf gehen die Leute wählen, obwohl klar ist, dass nicht der, der dann die meisten Stimmen kriegt, das ist so ähnlich wie im nationalen Parlament, dass das dann ausgehandelt wird, wer ist der Kandidat, sondern das ist die Aufgabe der Regierungschefs, nicht des Europäischen Parlamentes. Und kaum ist die Wahl vorbei, beginnen die also zu mauscheln und jetzt sieht man, dass innerhalb der Rechten, der Konservativen, die wichtigen Staaten diesen Juncker gar nicht mehr haben wollen. Also in erster Linie Cameron aus England und die Merkel auch. Ne? Also man führt den Wahlkampf mit der Standarte Juncker und sofort nach der Wahl, ja, das ist vielleicht doch nicht der ideale Kandidat. Warum? Weil er angeblich nicht nur Christdemokrat ist, oder wie sagen die, so ähnlich, ne? Sondern so ein bisschen sozial angehaucht sein soll, ja. Und jetzt plötzlich der Cameron und die Merkel, die haben jetzt einen anderen Kandidaten. Und wen? Die wollen die Christine Lagarde haben vom Weltwährungsfonds. Also ganz klar harte neoliberale Linie. Also ein Raubtier sozusagen, ein finanzpolitisches Raubtier. Ja. Und auf der anderen Seite, die diesen Deutschen da vorgeschlagen hatten, die Sozialisten und Sozialdemokraten, einer davon ist ja dieser jung, dynamische Manager-Typ aus Italien, dieser Renzi, ja, der zukünftige Berlusconi. Also dem ist jetzt sein Kandidat, dieser Deutsche, auch nicht mehr so wichtig. Der dient sich jetzt bei Cameron und Merkel an, wird wahrscheinlich den Vorschlag, die Christine Lagarde da zu bestellen, unterstützen. Und dann hofft er, dass er dafür dann irgendwie mal belohnt wird für diese Geste. Ja? Also so sieht's aus. Ja? Von Souveränität nichts mehr. Null. Ja, Sie glauben auch Ihre eigenen Lügen oder Ihr eigenes Geschwafel nicht. Die Merkel hatte wörtlich gesagt, Juncker soll EU-Kommissionspräsident werden. Das hatte sie Freitag vor einer Woche gesagt, um 14.42 Uhr. Nachrichtenagentur dpa hatte das verbreitet. Ich zitiere weiter. Merkel, ich führe jetzt alle Gespräche genau in diesem Geist, dass Jean-Claude Juncker auch Präsident der Europäischen Kommission werden soll. Es war, sagen wir mal, Teil Ihres Wahlkampfes. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, schenken Sie Juncker Ihr Vertrauen und so weiter. Mit diesem Gesülze hat Frau Merkel ihren Wahlkampf geführt, ihren Europawahlkampf, und jetzt will man davon nichts mehr wissen. Es ist so klar, so auffällig, so dreist, dass man, ja, fluchen möchte, wir tun's aber nicht. Uns ist dieses Affentheater eigentlich doch ziemlich egal. Es geht um Pfründe, es geht um Machtklicken, es geht um Oligarchen, und die Lagarde ist eine Oligarchin. Was mich auch wundert, ist, dass diese Vokabeln immer nur auf irgendwelche Ostpolitiker angewandt werden, die da Milliardäre geworden sind, die sich am Zerfall der Sowjetunion bereichert haben. Da gibt es Fälle, wo ein Chemiedirektor aus einem Chemiewerk mit drei Panzern und einem Richter aus Wladiwostok eine Chemiefabrik besetzt hat und hat sich dann den Besitz dieser Chemiefabrik auf seinen Namen schreiben lassen. Dann wurde er von einem anderen Richter und einem anderen Panzer angegriffen. Die wurden abgeknallt und seitdem ist dieser Mann Oligarch und die Chemiefabrik gehört ihm und das ganze Volksvermögen wurde praktisch auf einen Mann konzentriert. Diese Leute sitzen jetzt zum Teil in London und machen da ihre Geschäfte. In Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das klar und ging unheimlich schnell, wofür hier unsere Familien vielleicht Jahrhunderte gebraucht haben, unsere herrschenden Familien. Hier ist das nicht mehr so klar und nicht mehr so nah, sondern es ist mehr verschleiert, wie die großen Vermögen zustande gekommen sind. Große Vermögen, so sagte Brecht einmal, sind immer ein Hinweis für große Verbrechen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 7. Juni 2014. Es ist gefühlte 11 Uhr vormittags. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu einem neuen Katastrophen- und kommentierten Meldungen-Blog. Beginnen möchte ich diesen Blog mit den Nachrichten in 100 Sekunden von den Kollegen von der Tagesschau. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Poroschenko legt Amtseid ab. Knapp zwei Wochen nach seinem Wahlsieg tritt der ukrainische Unternehmer heute sein Amt als Präsident an. An der Zeremonie in Kiew nehmen auch Bundespräsident Gauck, US-Vizepräsident Biden und EU-Ratspräsident Van Rompuy teil. Bundesrechnungshof zweifelt am Nutzen von Cyber-Abwehrzentrum. Die Einrichtung sei nicht in der Lage, die über mehrere Behörden verteilten Zuständigkeiten bei der Abwehr von Cyberangriffen zu bündeln, heißt es in einem vertraulichen Bericht, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Studie zum Betreuungsgeld. Die Leistung läuft offenbar den Bemühungen um frühkindliche Bildung zuwider. Wie der Spiegel unter Berufung auf die Studie der TU Dortmund berichtet, erweist sich das Betreuungsgeld als besonders attraktiv für sozial benachteiligte Familien. Deren Kinder sollten eigentlich in Kitas gefördert werden, so die Forscher. Tag der Organspende. Mit zahlreichen Aktionen informieren Organisationen und Patientenverbände heute über das Thema. 2012 waren an mehreren Kliniken Manipulationen bei der Vergabe von Spenderorganen aufgedeckt worden. Danach ging die Spendenbereitschaft in Deutschland zurück. Letzter Test vor der Fußball-WM. Die deutsche Nationalmannschaft schlug Armenien mit 6:1. Die Tore erzielten Schürrle, Podolski, Hövedes, Klose und zweimal Götze. Für die Gäste traf Mkhitaryan. Marco Reus verletzte sich im Spiel am Fuß. Ihm droht das WM aus. Das Wetter. Freundlich mit viel Sonne und meist nur lockeren Wolken. An den Alpen und an der Grenze zu den Niederlanden leichte Gewitterneigung, sonst trocken. 19 bis 33 Grad. Berlin. Ein schnelleres Internet fürs ganze Land soll her. Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, treibt den Ausbau des schnellen Internets in Deutschland voran. Der CSU-Politiker verständigt sich mit der EU-Kommission darüber, dass Kommunen künftig wieder DSL-Projekte mit öffentlichen Geldern fördern dürfen. Eine entsprechende finanzielle Unterstützung war seit Anfang des Jahres nicht mehr möglich. Die nun erfolgte Anpassung der Bundesrahmenregelung Leerrohre, so heißt das, hilft vor allem ländlichen Regionen. Dort haben noch immer beträchtliche Teile der Bevölkerung und etliche Firmen keinen Zugang zum schnellen Internet, da der Netzausbau für die etablierten Telekommunikationskonzerne unwirtschaftlich ist. Dobrindt erreichte in den Verhandlungen auch eine Anhebung des Schwellenwerts für die Förderung. Künftig können Projekte dort bezuschusst werden, wo die Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde liegt. Zuvor galt die Grenze von 25 Megabit. Letzte Woche groß berichtet, man kann jetzt löschen. Als Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs EUGH zum Recht auf Vergessenwerden hat Google vergangene Woche ein Löschformular online gestellt. Wer Einträge über sich selbst gelöscht haben will, kann das dort beantragen. Allerdings will die größte Suchmaschine der Welt Einträge nicht einfach entfernen. Hoho, wo kämen wir dahin? Aus, heißt es hier offiziell, Transparenzgründen wollen wir neben dem Hinweis, dass bei den Suchergebnissen Treffer nicht angezeigt werden, auch Informationen über das Ausmaß der Löschanfragen insgesamt geben, heißt es bei Google. Die haben sich also noch ein Schlupfloch gelassen. Das könnte in Zukunft etwa im Rahmen des halbjährlichen Transparenzberichts geschehen, den das Unternehmen seit 2010 erstellt. Bislang können gelöschte Einträge auf chillingeffects.org, einem Projekt mehrerer US-Universitäten und einer Bürgerrechtsorganisation, einzeln nachvollzogen werden. Auch wer eine Löschung beantragt hat, ist in der Datenbank der Website sichtbar. Das heißt, noch mehr Daten kommen auf die Daten. Man will seine Sache löschen, aber es wird nur begrenzt gelöscht und dann wird noch gesagt, der will löschen. Das kommt dann auch direkt ins Internet. Bei der Suchtrefferentfernung auf Grundlage des EUGH-Urteils soll das aber so nicht sein. Wir werden auf den Schutz der Anonymität achten, das sagt ein Google-Sprecher. Allein am vergangenen Freitag erreichten Google europaweit bereits 12.000 Löschgesuche, heißt es im Unternehmen. Anders als Google möchte Konkurrent Bing vorerst abwarten und kein Löschformular einrichten. Derzeit erreichten die Suchmaschinen nur sehr wenige Löschgesuche, so Bing-Betreiber Microsoft. Dies liegt wohl auch daran, dass Bing in Deutschland nur einen Marktanteil von 3% hat. Thema Ägypten. Ein Interview mit Frau Noha Wagi, die ist 27 Jahre alt und Demokratieaktivistin, über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Ägypten. Das heißt, der von der Militärdiktatur befohlenen Einparteienwahl. Der Diktator ließ sich wählen. Soweit bekannt ist, sind da mal gerade 40% der Wahlberechtigten wählen gegangen. Da fragt der Spiegel. Der frühere Armeechef Abd al-Fattah al-Sisi ist Ägyptens neuer Präsident. Haben Sie für ihn gestimmt? Nein, ich habe die Wahl boykottiert. Ich wollte diese Farce nicht mit meiner Stimme legitimieren. Das Ergebnis war von Anfang an klar. Deswegen ist Wahl sowieso das falsche Wort. Das war ein Schauspiel. Spiegel, die Ägypter hatten also gar keine Wahl? Frau Wagi, das Volk ist seit langem entmündigt. Jede Abstimmung seit der Revolution von 2011 diente dazu, das alte System zu schützen. Es stimmt mich traurig, dass viele Ägypter dies nicht begriffen haben. Spiegel, haben Sie die Hoffnung auf ein demokratisches Ägypten verloren? Frau Wagi, ich bin oft enttäuscht, aber daran erinnere ich mich, dass ich zu einer Generation gehöre, die vor 3 Jahren einen Volksaufstand ausgelöst hat. Das gibt mir Hoffnung. Wir brauchen mehr Zeit. Echte Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Spiegel, wird eine säkuläre Regierung wenigstens die Lage der Frauen verbessern? Frau Wagi, nein, sie werden weiter an den Rand gedrängt. In einem TV-Interview hat Sisi schon gesagt, dass Frauen in Führungspositionen nicht in diese Zeit passten. Damit hat er sich als genauso rückschrittlich wie die meisten alten Männer in diesem Land geoutet. Werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet. Die junge Welt kommt heute am 7. Juni mit einem Bericht über den Panzerkrieg am D-Day ins Internet. 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Putin spricht mit Merkel, Obama und Poroschenko. Kiew verstärkt Truppen und die Belagerung von Städten in der Ostukraine. Wer hat wem die Hand geschüttelt? Wer mit wem wie lange gesprochen? Während die Kameras der Weltmedien auf US-Präsident Barack Obama, Kanzlerin Angela Merkel, Russland-Staatschef Wladimir Putin und dessen designierten ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko bei der D-Day-Gedenkfeier in der Normandie gerichtet waren, hat die ukrainische Armee auf die Stadt Slowansk eine Panzerattacke gestartet. Größere mediale Aufmerksamkeit hat der Vorstoß am Freitag nicht erregt, doch das liegt im Trend der Nichtberichterstattung hierzulande über den Krieg im Osten der Ukraine. Erstmals seit 2 Monaten andauernden Konfrontationen im Donbass zwischen der ukrainischen Armee und den Gegnern der Kiewer würden Panzer eingesetzt, meldete die russische Agentur RIA Novosti unter Verweis auf die Volksmilizen. Um Slowansk seien bis zu 80 Panzer positioniert worden. Die ukrainische Armee habe sowohl Kontrollposten der Kiew-Gegner als auch Wohnviertel und das Stadtzentrum unter Artilleriebeschuss genommen. Unter anderem auch mit Mehrfachraketenwerfern Grad. Die ukrainische Armee bestätigte, dass sie um Slowansk und Kramatorsk Kampfpanzer in Stellung gebracht hat, ohne genaue Ziffern zu nennen. Während die sich in der Normandie also beweihräuchern, wie toll und demokratisch sie den Hitler kalt gemacht haben, lassen sie in der Ukraine bombardieren. Denn man kann sagen, was man will, ohne die Unterstützung des Westens würde die Kiewer Nachputschregierung es nicht wagen, im eigenen Land mit Panzern auf die Leute zu schießen. Infolge des ununterbrochenen Beschusses durch die Kiewer Truppen, zuletzt auch mit Kampfflugzeugen, ist mittlerweile etwa die Hälfte der 130.000 Einwohner aus Slowansk geflohen. Eine Schande also für Europa, dass so etwas an seinem Rand geschieht. Ein regelrechter Bürgerkrieg. Was auch passieren kann, ist, dass dieser Bürgerkrieg in einen Stellvertreterkrieg ausartet. Das heißt, die USA, wissen wir, unterstützen die Kiewer Milliardäre, weil sie genau in ihrer ideologischen Linie liegen und weil sie sich von Russland natürlich weit entfernen möchten und Mitglied in der EU und dem Freihandelsabkommen werden wollen. Während die Russen, natürlich, Russlands Regierung wird früher oder später verstärkt auch die sogenannten Separatisten unterstützen. Das heißt, ein Krieg ist eigentlich vorprogrammiert. Ein kalter Stellvertreterkrieg wie vor 25 Jahren unter Ronald Reagan, als die USA überall Söldnerarmeen hinschickten und überall, wo linke oder kommunistische Regime an die Macht zu kommen drohten oder an der Macht waren, in Südamerika, in Afrika, in Asien, hieß es einfach nur, einen Krieg inszenieren. Bestes Beispiel war die berüchtigte Contra in Nicaragua. Das war eine Terrororganisation von der CIA finanziert und aufgebaut, die Dörfer in die Luft gesprengt hat, Menschen ermordet hat, Leute entführt hat, Kooperativisten entführt hat und Terror inszeniert hat, um die Sandinisten von der Macht zu vertreiben, was ihnen nach viel, viel, viel Blut auch dann gelungen ist. Und verleihen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Dann gibt es zum Thema Inland in der Jungen Welt einen Bericht über prügelnde Polizisten. Da heißt es, Polizei prügelt Flüchtlinge. Beamte lösen Sitzstreik der Gruppe Lampedusa in Hamburg brutal auf. 60 Etwa 70 Mitglieder der Gruppe der libyschen Kriegsflüchtlinge Lampedusa in Hamburg haben am Donnerstagnachmittag erneut in der Bannmeile vor dem Rathaus der Hansestadt mit einem Sitzstreik für ein Bleibe- und Arbeitsrecht demonstriert. Gebt uns eine Arbeitserlaubnis und Schlafmöglichkeiten, dann gehen wir, sagte ein Sprecher. Die Gruppe forderte, ein Senatsmitglied solle direkt mit ihnen sprechen. Die Polizei eskalierte die Lage nach anfänglicher zweistündiger Zurückhaltung. Zunächst wurden einige Unterstützer, von denen sich nach und nach etwa 500 auf dem Rathausmarkt eingefunden hatten, von der Polizei eingekesselt, des Platzes verwiesen oder in Gewahrsam genommen, unter ihnen auch Anwälte und Journalisten. Dann attackierten die Polizisten immer wieder brutal die am Boden sitzenden Flüchtlinge. Dennoch führten die Aktivisten ihre Aktion noch bis 20 Uhr fort. Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Bürgerschaft, kritisierte, dass Flüchtlinge blutig geschlagen wurden und wahllos mit Pfefferspray um sich gesprüht worden sei. Einen wehrlos am Boden liegenden wirkten Polizisten bis zum Kreislaufkollaps. Trotzdem wurde er nach ärztlicher Erstversorgung in Gewahrsam genommen. Einem weiteren Mann schlug ein Beamter immer wieder mit der Faust auf den Kopf. Es gab mindestens 7 Verletzte. Rechtsanwältin Britta Eder kritisierte das Vorgehen der Polizisten als menschenverachtend, zumal es sich bei dem Sitzstreik lediglich um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt hat. Wir hatten ja letzte Woche hier so schön den Artikel 1 des Grundgesetzes wiederholt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann sieht man diese Bilder aus Hamburg und denkt, was für ein Hohn, was für ein Grundrecht, das da mit Fäusten geschlagen und mit Füßen getreten wird. Nachrichten aktuell. Aber auch hier in Barcelona gab es letzte Woche einen Kessel, Werner. Ich weiß nicht, ob du das gelesen, gehört oder vielleicht sogar gesehen hast. Es wurden Menschen hier in Barcelona eingekesselt, Demonstranten. Die waren auch, glaube ich, 1,5 Stunden in einem Kessel drin, wurden von der hiesigen Polizei fotografiert. Und dann ist etwas Merkwürdiges geschehen, das eigentlich jeder Rechtsnorm völlig widerspricht. Man wollte die Gefangenen zwingen, sich fremde Kleidungsstücke anzuziehen und sie sollten in diesen Kleidungsstücken fotografiert werden. Das ist der Gipfel einer Polizeistaatsschweinerei, die ihresgleichen sucht. Man nimmt dich auf der Straße fest und zwingt dich, eine Jacke anzuziehen. Man fotografiert dich in dieser Jacke und später wird man behaupten, du bist der Täter von Aktion ABC, weil ein anderer Beamter hat dich ja in dieser Jacke gesehen. So etwas Unglaubliches ist hier in Barcelona geschehen. Man kann es nicht fassen. Das ist aber alles legal, nach Meinung der Polizeichefs. Ja, das ist alles innerhalb des rechtlichen Rahmens und da passiert nichts. Also es war am letzten Samstag bei dieser Demonstration wegen Canvias, wo also sehr viele Leute teilgenommen haben. Es ging los am Plaza Universidad. Und alle Leute haben gedacht, jetzt geht's in Richtung Sanz, zu Canvias. Und die ersten 300 Meter konnte man vielleicht noch so interpretieren. Aber dann wurde der Zug gezwungen, irgendwie links abzubiegen Richtung parallel runter und dann hat man gedacht, jetzt geht's ein parallel hoch, war aber auch nicht. Nochmal abgelenkt die Demonstration wieder runter Richtung Ramblas bis zum Plaza de Colón und da war zwar noch kein Kessel, aber es war alles abgesperrt von Mannschaftswagen der Polizei, von in Kampfuniform gekleidete Mossus und alles zu. Es ging nicht weiter in keine Richtung, außer den gleichen Weg wieder zurück, den die Demonstration gekommen war. Ja, und dann ging es natürlich los wieder, diese Szenen, die man schon Tage vorher, tagelang gesehen hat in Sanz, Container auf die Straße und angezündet und Polizeieinsatz und Knüppeleinsatz und so weiter. Hin und her und dann so langsam, so 30 Meter weise hat dann die Polizei die ganze Rambla del Raval wieder zurückerobert, ja, und die Leute wieder sind dann nach Norden wieder gegangen, wieder Richtung Plaza Universidad, und dort fand dann dieser Polizeikessel statt. Also bis zu 3 Stunden hatten sie die dann eingekesselt, ich weiß nicht mehr wie viel, vielleicht auch 200 oder 300 Leute, und dann jeden Einzelnen identifiziert, aber eben nicht nur identifizieren heißt eigentlich, wenn du von der Polizei angehalten wirst und die sagen Papiere und so, dann musst du das machen. Du bist verpflichtet dazu, zu sagen, wo du wohnst, deine Adresse anzugeben, Ausweis, Personalausweis, und das ist aber alles eigentlich, ja. Aber wenn die Polizei dann sagt, es gibt Hinweise, dass du das und das gemacht hast, dann können sie dich mitnehmen aufs Kommissariat. Dort musst du aber auch nichts sagen, ne? Viele Leute tun das leider, nichts sagen, niemals was sagen, und können dich dann auch fotografieren. Ne? Aber was die jetzt da gemacht haben, die Leute auf der Straße fotografiert und gefilmt mit Videos und dann eben auch sich nicht mit genügt, damit die Leute sich ausgewiesen haben, sondern haben auch eben dann sie gezwungen, sich bestimmte Kleidungsstücke anzuziehen, damit es nachher passt wieder mit den anderen Bildern und Informationen, die sie haben. Also auch interessant war schon, wo die Demonstration losging, ganz am Anfang, wo noch überhaupt nichts von dem passiert war, was die als Gewalt bezeichnen, wurden schon systematisch alle Teilnehmer dieser friedlichen Demonstration gefilmt von der Polizei. Ne? Ja, das ist halt, also jetzt in dem Fall waren es spanische Uniformen hier oder katalanische, von der katalanischen Polizei, was du vorher aus Hamburg berichtet hast, das waren dann deutsche Polizisten mit deutschen Uniformen. Und da habe ich gerade ein Bild vor mir, das ist auch eine deutsche Uniform, allerdings die war Mode bis 1945. Da sieht man, wie ein deutscher Wehrmachtsoffizier seine Pistole einem Gefangenen vor den Kopf hält und die sich also gegenseitig angucken. Das ist ein Fotogramm aus einem Film, der jetzt hier gezeigt wird in Barcelona. Aber können wir ja dann am Ende. Ja, machen wir im Kulturprogramm, ja. Werden wir über diesen Film noch sprechen. Polizeistaat nimmt immer gespenstischere und beunruhigendere Formen an, das müssen wir sagen. Eine Polizei, der so etwas erlaubt ist und wo kein Aufschrei durch die Politik geht, diese Polizei hat wirklich gute Chancen, die Diktatur zu begünstigen und auszurufen. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Eine wunderbare Nachricht kommt aus Seattle. Seattle verdient mehr. Linke Basisbewegung erreicht in Nordwestmetropole den US-weit höchsten Mindestlohn. Das heißt, aus dem Imperium selber kommt eine gute Nachricht, das ist selten. Der 2. Juni 2014 könnte die USA verändern. Auf Druck der linken 15's Now-Kampagne, 15. jetzt, werden die Mindestlöhne von Seattle, der größten Stadt im Nordwesten des Landes, auf $15 pro Stunde angehoben. Das bedeutet mehr als das Doppelte des nationalen Standards von $7.25 und liegt auch weit über dem Vorschlag von Präsident Obama, $10.10. Diese Entscheidung betrifft rund 120.000 Arbeiter in Seattle, mehrheitlich Frauen und Angehörige von Minderheiten. Ein großer Teil von ihnen arbeitet im Gastgewerbe, im Handel oder in Pflegeberufen. Ausgangspunkt der Entscheidung im traditionell von der Demokratischen Partei dominierten Stadtrat war die Wahl der Sozialistin Kshama Sawant, die im November vergangenen Jahres in das neunköpfige Gremium einzog. Die Kandidatin der Social Alternative bekam über 90.000 Stimmen und konnte sich in einem knappen Rennen mit 50,67% gegen ihren demokratischen Konkurrenten durchsetzen. Sawant hatte sich in ihrer Wahlkampagne auf die Forderung nach $15 Mindestlohn konzentriert. Also, mal eine tolle Nachricht aus Seattle. Blicken wir auf die Taz. Die Taz kommt heute mit einem Foto von einem Soldatenfriedhof in Nordfrankreich. Gedenktag an den D-Day 1944, tête-à-tête in der Normandie heißt es da. Mit großem Pomp wird an die Offensive der Alliierten erinnert. Die Regierungschefs nutzen die Gelegenheit und die Bevölkerung schaut von weitem zu. Dann bringt die Taz einen Bericht über einen Nazi-Aufmarsch in Dresden. Zukunft statt Überfremdung nennen die Nazis diese Protestdemo, wie sie das selber nennen, am sogenannten Tag der deutschen Zukunft, wollen rund 1000 Rechte marschieren. Auch die NPD ist eingeladen. Ein Bündnis hat natürlich Protest angekündigt, klar. Am Pfingstsamstag droht Dresden wieder ein größerer Nazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme Initiative Zukunft statt Überfremdung hat zum 6. Tag der deutschen Zukunft aufgerufen. Zu den Organisatoren zählen seit 2009 die dem freien Kameradschaftsspektrum zuzurechnenden Thomas Wulff und Dieter Riefling. Die Aufmärsche fanden zunächst im Norden der Republik statt. Nach anfänglichem Zulauf schrumpfte in den beiden Vorjahren die Teilnehmerzahl in Hamburg und Wolfsburg auf knapp 600. Von Dresden, wo die radikale Rechte seit 2010 Niederlagen einstecken musste, erhofft man sich offensichtlich einen Motivationsschub und erwartet geringeren Widerstand als beim Trauermarsch im Februar. Ungehindert werden die Nazis aber auch am Sonnabend heute nicht durch Dresden marschieren. Seit Tagen rufen Mails des breiten zivilgesellschaftlichen Forums gegen Rechts zu Protesten auf und informieren über Anlass, Hintergrund und die voraussichtliche Route. Auch die Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orotz von der CDU hat zu friedlichen und gewaltlosen Aktionen aufgerufen. Na, wenn das gegen Nazis mal nützt. Angemeldet sind zu dem rechtsextremen Aufmarsch etwa 750 Teilnehmer. Gerechnet wird schlimmstenfalls mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Im Internet werden T-Shirts mit der Aufschrift "Wie geil" angeboten, die an den Ruf "Sieg Heil" erinnern. Wie geil kann man natürlich nicht verbieten. Sieg Heil, ja. Weitere Informationen auf der Taz heute. Faire Textilproduktion, das umstrittene Müller-Siegel. Der Entwicklungsminister will ein neues Zertifikat für ökologisch und sozialverträglich hergestellte Kleidung durchsetzen. Aber natürlich bremsen die Konzerne, klar. Gucken wir aufs Greenpeace-Magazin. Hier gibt es eine gute Nachricht. Russland gibt die Arctic Sunrise frei. Damit hat Greenpeace noch nicht gerechnet. Über 8 Monate befand sich das Schiff der Organisation in Gewahrsam der russischen Behörden. Jetzt sei es endlich freigegeben und dürfe den Hafen von Murmansk verlassen. Dann geht es in Deutschland um den grünen Punkt. Der Bundestag hat am Donnerstagabend eine Reihe von Schlupflöchern geschlossen, mit denen Unternehmen in den vergangenen Jahren Recycling-Systeme wie den grünen Punkt unterlaufen hatten. Ferner haben wir einen Bericht über das Thema Massenüberwachung. In einem offenen Brief an Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD kritisierten Organisationen der Zivilgesellschaft den am 27. Juni beginnenden transatlantischen Cyberdialog. Heute, vor einem Jahr, begannen Medien wie der britische Guardian, die New York Times und der Spiegel damit, die Enthüllungen von Edward Snowden über die Überwachungspraktiken der USA bzw. der NSA zu veröffentlichen, nachdem der US-Außenminister John Kerry und der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sich nicht auf das No-Spy-Abkommen einigen konnten, entstand die Idee zum CBA-Dialog. Das sogenannte No-Spy-Abkommen hätte das Ausspähen von Bürgern und Regierungen verbieten sollen, ist aber nie in Kraft getreten. Wir haben das hier schon bis zur Erschöpfung kommentiert. Wir haben natürlich gesagt, klar, die werden Teufel tun. Welcher Geheimdienst wird denn, beziehungsweise welcher Staat wird denn ein Dokument unterschreiben, worauf steht, wir verzichten in Zukunft darauf, ihre Bürger und ihre Leute und all ihre Geheimnisse auszuspionieren. So ein Dokument werden die nie bekommen. Da müsste man ihnen schon eine Pistole auf die Brust setzen, aber das wäre dann Terrorismus. Kleiner Scherz von mir jetzt. Jedenfalls, es sieht nicht gut aus für das Non-Spy-Abkommen. Das wird garantiert nicht passieren. Amnesty International, Zivilgesellschaft, großen Dienst erwiesen. Vor einem Jahr erschienen die ersten Berichte über die Massenüberwachung von Bürgern weltweit. Amnesty International lobt couragierten Whistleblower wie Edward Snowden. Rechtsverstöße und Menschenrechtsverletzungen durch Geheimdienste können häufig nur mit Hilfe von couragierten Whistleblowern ans Tageslicht kommen. Edward Snowden hat die Zivilgesellschaft und dem Schutz der Menschenrechte einen großen Dienst erwiesen und dafür einen hohen Preis bezahlt. Das sagt Selmin Kalitschkan, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Statt ihn als Landesverräter nach dem überholten US-Spionagegesetz von 1917 zu verfolgen, sollte die US-Regierung sich mit den massiven Rechtsverletzungen durch die NSA auseinandersetzen. Es geht um den Rechtsstaat und die Freiheit, die ohne Privatsphäre nicht denkbar ist. Ein Jahr nach den ersten Enthüllungen durch Snowden scheint das ganze Ausmaß der grenzenlosen Ausspähung im Namen der Sicherheit immer noch nicht bekannt zu sein. Nicht nur die USA, auch viele andere Staaten lesen millionenfach E-Mails mit, erfassen Mobilfunkdaten und verschaffen sich über große Dienstleister wie Google, Apple und Microsoft direkten Einblick in Internetaktivitäten und Kommunikation. Viele Dienste tauschen Daten aus und halten sich dabei häufig nicht an die Grenzen der einschlägigen Rechtsgrundlagen, wenn solche überhaupt existieren, heißt es in einer Presseerklärung der Menschenrechtsorganisation. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages, vorhin auch schon breit kommentiert, zu den Aktivitäten der NSA ist eine historische Chance, so Greenpeace. Der Ausschuss muss die Ausspähung durch die NSA aufklären und ebenfalls in den Blick nehmen, ob und wie der deutsche Bundesnachrichtendienst mit der NSA kooperiert oder auf eigene Faust exzessive Überwachungsmaßnahmen trifft. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, darüber informiert zu werden, ob und wie die Regierung ihre Privatsphäre schützt. Deshalb müssen Whistleblower wie Edward Snowden im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes geschützt statt verfolgt werden. Das sagt Frau Kalitschka von Amnesty International. Noch kurz eine Meldung aus Irland. Das erstmal jetzt eine gute Nachricht. Warum? Weil diese Information jetzt überhaupt bekannt geworden ist. Aber der Inhalt ist es natürlich eine schlechte, eine brutale, eine makabere Nachricht, weil schon 1975 hat man in Irland ein Massengrab entdeckt mit 800 Kindern. Kleinkinder, die also große Mehrheit waren Babys. Das älteste Kind war offenbar 9 Jahre alt und das jüngste 2 Tage alt. 800 Kinder vergraben und verscharrt. Wie sind die da hingekommen? Ein weiteres Verbrechen, das sich abgespielt hat innerhalb der katholischen Kirche. Nur geht es jetzt diesmal nicht um so Themen wie Bereicherung oder Päderastie, sondern das waren Kinder von ledigen Müttern. Also man weiß ja, Irland ist auch ein sehr katholisches Land und dann also die nicht verheirateten Frauen und Mädchen, die Kinder bekommen haben, denen wurden dann die Kinder weggenommen oder teilweise sogar mit den Müttern waren sie dann in so einer Art Residenz, die geführt wurde von katholischen Nonnen. Und diese 800 Kadaver haben sich also angesammelt zwischen 1925 und 1961. Und die wurden jetzt aber nicht etwa umgebracht oder erwürgt von den Nonnen mit ihren Händen, sondern die sind einfach gestorben aus Unterernährung, an Krankheiten, Lungenentzündung, Tuberkulose. Ja, die Leute, die so sehr besorgt sind um unsere Moral, dass die Frauen also nicht als ledige Kinder kriegen sollen, diese gefallenen Mädchen, ja, die gleichen Leute zwingen die dann zu gebären und dann lässt man die einfach verrecken. 800 Kleinkinder. Ja. Und die gleichen Leute oder die Enkel, sagen wir mal, von der damaligen Generation, die vertreten heute, das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder quasi abgeschafft werden soll. So sieht's aus. Zurück aus dem Bau, dem öden Alltagsmief. Die alten Probleme fangen gleich wieder an. Genau alles das, was man nicht brauchen kann. Und dann träumen sie von Afrika, wie es noch vor uns Vergangenheit. Träumen Sie heute von einer besseren Zeit. Die Völker behandelt schlimmer als jedes Vieh. Als grausame Herrscher in der Kolonie. Heute träumen Sie von Afrika. Yes. Krieg in die Knie, verloren die Macht, die Kolonie. Heute träumen sie von Afrika, wie es noch vor 100 Jahren war. In der Wüstensonne glühend heiß, Herr Menschen arrogant und weiß. In Deutsch, Südwestafrika, für Kaiser Glanz und Gloria. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91,4 in Barcelona. Ja, das waren die Skeptiker gerade mit ihrem Lied Afrika. Sie träumen von Deutsch-Südwestafrika, die Herren. Es gibt vielleicht in Deutschland Leute, die von so einer glorreichen Kolonialzeit noch träumen. Andere Länder haben sie ja noch, die Kolonien, beziehungsweise die Scheinkolonien. Länder, die offiziell frei sind, sind natürlich wirtschaftliche Kolonien, militärisch sowieso. Namusa mwena okuve Uganda, aba radio Contraband FFM, eranziramu ne namusa mwena aba Niemandsland. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. Es ist Samstag, der 7. Juni 2014. Kommen wir zu kulturellen Dingen, die sich ereignen. Du hast vorhin etwas von einem Film erzählt. Ach so, ja. Es gibt jetzt, am nächsten Dienstag fängt es an, das jüdische Filmfestival hier in Barcelona. Das geht dann vom Dienstag bis Sonntag und das Motto so generell heißt Lernen zu überleben. Wer jetzt da nur denkt an Konzentrationslager und Nazizeit, hat zwar teilweise recht, aber nicht nur. Es sind auch Filme dabei, die andere woanders spielen und aus einer anderen, über eine andere Zeit handeln. Jedenfalls, das fängt heute Abend an und zwar gleich im freien Open Air und zwar am Plaza de San Felipe Neri wird heute Abend, ich glaube um 19 Uhr, bin mir aber nicht ganz sicher, der Film gezeigt, Comme des Frères, also wie Brüder. Und also wie gesagt, ich glaube, um 7 Uhr fängt es an der Plaza de San Felipe Neri. Und dann der Rest dieses Filmfestivals findet statt im Institut Français in der Straße Moyen. Und da gibt's offenbar, so wie ich gelesen habe, einige interessante Filme. Einmal von einer polnischen Frau, Agnieszka Holland heißt die. Und der Film von ihr heißt In Darkness. Wurde übrigens auch vorgeschlagen für einen Oscar im Jahr 2012. Und es heißt hier, dass die Ästhetik, die Bilder sich ein bisschen gleichen, ähnlich wie Schindlers Liste. Also da geht es drum, in Wof heißt die Stadt, da gibt es einen städtischen Angestellten, der in der Kanalisation arbeitet und dann gegen Geld, weil er Geld verdienen möchte, jüdischen Familien hilft, sich da zu verstecken in der Kanalisation. Und dann er selber merkt dann und kriegt dann langsam mit, was da eben tatsächlich passiert und vor sich geht. Das ist dieser Film von Frau Holland in Darkness. Dann gibt's einen aus Griechenland, A Bookstore in Six Chapters, das ist ein Dokumental aus Thessaloniki, also zwei jüdische Überlebende, in der Zeit, wo die Nazis Griechenland eben überfallen hatten. Und dann, was haben wir hier noch? Rock the Kashbah und El Último de los Injustos, das ist ein Interview von Claude Lanzmann mit Benjamin Mummelstein. Und Mummelstein war offenbar der letzte Vorsitzende des Judenrats im Konzentrationslager Theresienstadt. Und von allen, die dieses Amt inne hatten, ist er also der Einzige, der überlebt hat. Ne? Dann noch einer, An Apartment in Berlin heißt er, von Alice Agnes Kirchner. Also einige von diesen Regisseuren werden auch da sein, jetzt dann da im Institut Français. Und da geht's drum, in diesem Dokumental geht's drum, drei junge Israelis, die in Berlin wohnen, werden irgendwie, wird versucht herauszufinden, was die denken heute über den Holocaust. Also am Dienstag geht es los, bis nächsten Sonntag. Wer genau wissen will, welche Filme wann laufen, soll auf die Website gehen. Das ist www.fcj, also Festival de Cinema Jueu, FCJ Barcelona, alles zusammen, .org. Kulturnotizen. Vom 13. bis 15. Juni gibt es noch weitere Kinoereignisse deutscher Provenienz hier in Barcelona. Unter dem Titel Panorama Alemán präsentiert German Films, die Institution, die für die Förderung des kommerziellen Vertriebs deutscher Filme auf internationaler Ebene zuständig ist, vier Spielfilme, einen Dokumentarfilm sowie das Kurzfilmprogramm Next Generation Short Tiger 2014. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Paco Potsch Cinema richtet sich sowohl an Verleiher als auch an ein am deutschen Film interessiertes Publikum. Das wird zu sehen sein in Cinemas Girona Barcelona in der Carrer de Girona 175 vom 13. bis 15. Juni, also nächste Woche. Ja, also beginnt da, das ist der erste Tag am nächsten Freitag, abends um 20.30 Uhr Exit Marrakesch und dann danach so eine Auswahl von Kurzfilmen. Aber interessant, dazwischen, wenn Exit Marrakesch zu Ende ist und bevor dann diese Kurzfilme losgehen, gibt's gratis ein Moritzbier auch noch, das da muss man natürlich sagen. Und Samstag und Sonntag dann die anderen Filme. Allerdings gibt's da Eintritt, aber deutlich billiger als normales Kino, also eigentlich 5,50 Euro. Dann gibt es viele Ermäßigungen für wer das Cabinet Jova hat oder Bibliotheksausweis aus Barcelona, Studentenausweis und so. Da gibt's dann das für 4,50 Euro nur. Und diese Kurzfilme, die du vorher genannt hast, Next Generation Short Tiger, ist es nochmal billiger, nur 3,50. Also im Cinema Girona 173, das ist da Girona-Ecke mit Korsika, da ist das. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. 23 años. noch nachzutragen. Ein Nachruf, der Nachruf auf den Schauspieler Karl-Heinz Böhm. Der ist am 29. Mai, also vor einer Woche, in Grödig bei Salzburg gestorben, im Alter von 86 Jahren. Er wirkte wie der perfekte Mann, aufrichtig, charmant, geistreich und von blendendem Aussehen. Der österreichische Kaiser Franz Josef, den Böhm in den Sissi-Filmen an der Seite von Romy Schneider verkörperte, machte den in Darmstadt geborenen Schauspieler in den 50ern zu einem Idol. Böhm verkörperte all das Gute und Reine, das es in Deutschland und Österreich nach dem Krieg nicht mehr zu geben schien. Doch vielleicht war Böhms Kaiser zu schön, um wahr zu sein. Der Staat zertrümmerte sein Image und bruskierte seine Fans. In dem englischen Film Augen der Angst von 1960 spielte er einen Kameramann, der Frauen ermordet, um ihre Todesangst zu filmen. Bis heute eines der packendsten und berührendsten Porträts männlicher Psychopathologie. Ich glaube, der heißt auf Englisch Peeping Tom. Auch Rainer Werner Fassbinder nutzte die Strahlkraft Böhms, um dahinter Düsternis zu entdecken. In Martha von 1974 ließ er ihn einen sadistischen Ehemann spielen. Es wurde eine brillante Darstellung von schneidender Kälte. 1981 gründete Böhm die Stiftung Menschen für Menschen und kämpfte gegen die Armut in Äthiopien. Für die Bewohner des Landes war das ein Segen, für das Kino ein herber Verlust. Wiederhole nochmal, Karl-Heinz Böhm starb am 29. Mai bei Salzburg. Die Kinogemeinde trauert. Yes, sir. An diesem Wochenende heißt es zum letzten Mal Rock am Ring in der Eifel. Jawohl. Von Trauer ist allerdings nichts zu spüren. Musiker und Fans feiern bei bestem Sommerwetter eine ausgelassene Rockparty. Die Sonne brennt vom Himmel. Ausgerüstet mit Sonnenhut und Brille drängen die ersten Fans vor die Center Stage. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Doch das wird sich in wenigen Minuten ändern, wenn die Band Lonely the Brave den zweiten Festivaltag eröffnet. Am Donnerstag standen mit Pennywise, The Offspring und Iron Maiden ein paar alte Hasen des Rockbusiness auf der Bühne und haben die Fans auf eine lange Nacht und ein langes Musikwochenende eingestimmt. Weitere Top-Acts sind Metallica und Linkin Park. Das sind natürlich große Dimensionen. Aus Deutschland haben sich Jan Delay und die Fantastischen Vier angesagt. Am Sonntag endet dann die jahrzehntelange Tradition des Festivals, zu dem auch in diesem Jahr wieder über 80.000 Fans erwartet werden. Warum geht das Festival in der Eifel zu Ende? Einfach aus Geldgier der Besitzer. Die verlangen mehr Anteil am Gewinn von den Festivalorganisatoren. Das Festival in der Eifel genießt Kultstatus und ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Für viele ist der Besuch in der Eifel am Pfingstwochenende Tradition. So auch für den 25-jährigen Kevin, der schon seit 14 Jahren immer wieder herkommt. Die ersten Tage in Begleitung seines Vaters, der selbst ein großer Rockfan ist. Die Band sind das i-Tüpfelchen, erzählt Kevin. Aber das Besondere sind die Menschen. Ich habe hier so viele tolle Menschen kennengelernt. Seine Freundin und Arbeitskollegin Sarah stimmt ihm zu. Ich bin zum ersten Mal hier und der erste Eindruck ist einfach nur super, sagt die 28-Jährige. Nette Leute, coole Band, so gute Stimmung. Nach 30 Jahren ist das aber leider die vorerst letzte Ausgabe des Kultfestivals am Nürburgring. Der bisherige Veranstalter, ein gewisser Herr Marek Lieberberg, und die neuen Betreiber der Rennstrecke gehen nach Pfingsten getrennte Wege. Lieberberg plant mit seinem Festival auf das ehemalige NATO-Gelände in Mönchengladbacher Ortsteil Rheindahlen auszuweichen. Auch am Nürburgring soll die Festivaltradition fortgeführt werden, allerdings unter neuem Namen. Ab 2015 soll hier die Grüne Hölle, entsprechend dem Spitznamen für die berühmte Nordschleife, stattfinden. Und das ebenfalls am 1. Juni-Wochenende. Unter den Fans ist man gespalten. Während das eine Lager klar hinter der ehemaligen Kulisse und Atmosphäre in der Eifel steht, folgt das andere Lager Marek Lieberberg. Fest steht, Rock am Ring ist immer ein Erlebnis und das weiß jeder, der das Wochenende in der Eifel schon mal erlebt hat. durch alle Zeiten. Españoles, Franco ha muerto. Ostras, nee, das war ja 1975, heute sind wir ja 40 Jahre älter. Also ich versuche nochmal. El Rey ha muerto. Viva el Rey! Der König ist tot, es lebe der König. Nee, das stimmt ja auch nicht, der ist ja gar nicht tot. Also es ist immer noch so ein wandelnder Kadaver und also war nur Spaß, ne? Ich würde natürlich auch niemals sagen, es lebe der König, der neue König, aber abgedankt hat er, der Alte. Ja, und was machen wir denn nun? Jetzt sind wir ganz alleine und verwaist hier und jetzt gibt's Leute, die wollen gar keinen neuen König haben, die wollen eine Republik haben, ne? Also das war die erste Reaktion, nachdem der König dann einen Tag nach der in den Europawahlen abgedankt hat, sofort in 25 Städten in Spanien gab sofort Demonstrationen, die die Republik gefordert haben, Unterschriftsaktionen im Internet, Unterschriften gesammelt für ein Referendum. Was wollt ihr, liebe Spanier, Republik oder Monarchie? Aber, ich fürchte, das wird alles nicht funktionieren. Warum? Weil natürlich sofort jetzt eine unheilige Allianz von oben total alles beschleunigen will. Also zuerst hieß es, der Prozess, dass der Nachfolger, der Sohn vom König dann gewählt wird, das würde so 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen, weil dann muss man noch ein neues Gesetz machen, weil die Abdankung war gar nicht vorgesehen und so weiter. Und das würde dann so ungefähr 5, 6 Wochen dauern. Und jetzt aber, nach diesen Reaktionen hier, jetzt haben sie plötzlich ungeheuer Eile, damit sich dieser Republikgedanke nicht ausbreitet, und jetzt wollen sie es in 2 Wochen durchziehen. Also vorgesehen ist jetzt für die Krönung vom Prinzen der 19. Juni. Ne? Und diese unheilige Allianz, also von so Leuten, die sowieso Monarchisten sind, Partido Popular, PSOE, Unternehmerverbände, alle ziehen am gleichen Strang, wir brauchen weiterhin eine Monarchie. Aber vermutlich wird es so sein, weil die einfach zu stark sind, aber trotzdem, die Bewegung geht weiter und jetzt nächste Woche gibt's in Madrid hauptsächlich, oder heute Abend schon, gibt's in Madrid eine Demonstration von Cibeles nach Plaza del Sol, und am Dienstag geht's weiter um 20 Uhr, Marcha Constituyente, die beginnt am Plaza del Sol. Dort soll man Kochtöpfe mitbringen, mit Deckeln natürlich, Pfannen, Trompeten, Vuvuzelas, republikanische Fahnen und vor allem Guillotinen soll man da mitbringen am nächsten Dienstag. Und am Mittwoch, in dem Moment, wo dieses Gesetz zur Abdankung dann beraten werden soll im Kongress, im Parlament, wird aufgerufen, am Plaza Neptuno, auch in Madrid, das Parlament zu umzingeln. Also wenn wir es schon nicht schaffen, die Republik, dann wenigstens ein Zeichen setzen, dass wir nicht einverstanden sind damit. Heute hat es die jüngere Generation verdient, in die erste Reihe zu treten. Sich mit neuer Energie. Ja, die verblasen das mit schönen Worten. Der Mann muss gehen. Wahrscheinlich kann er auch nicht mehr, wir wissen es nicht. Das Image ist ganz unten. Die spanische Monarchie ist eigentlich auf einem Tiefpunkt angelangt, nach den Kapriolen, die dieser Mann sich geleistet hat, erstmal im Laufe seines Lebens, dann seine Mätressen, seine unehelichen Kinder, es sind Verfahren und Klagen gegen ihn, dann das undurchsichtige Vermögen, die Vermögensverhältnisse, Steuerhinterziehung. Das Wall Street Journal hat das Vermögen dieses Mannes auf 1,5 Milliarden, Achtung, Dollar geschätzt. Das spanische Königshaus hat keine Verpflichtung, seine Einkünfte offenzulegen. Die können also über ihr Geld verfügen, wie sie wollen, sind niemandem Rechenschaft schuldig. Und was ich vermute ist, die machen jetzt noch schnell ein Gesetz, solange sie die absolute Mehrheit haben und Mehrheiten in fast allen entscheidenden gesetzgebenden Gremien machen die Rechten noch ein königsfreundliches Gesetz. Meine Damen und Herren, das war's. Tschüss Werner, schönes Wochenende, alles Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Niemandsland kommt zum Ende. Meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Halten Sie die Ohren steif. Adeo, adios, agur. Tschüss. Ich sage nur Rodka Monotons, ich sage nur Badesalz. Freut euch auf Henny. Nachts halt. Aufgedreht, laufe über wie ein Fass. Komm, bleib ein bisschen bei mir und wir erzählen noch was. Willst du wirklich schon gehen? Willst du schon nach Haus? Ich hab ein komisches Gefühl, ich halt's alleine nicht aus. Hast du das manchmal auch? Kannst du das verstehen? Hast den ganzen Kopf voller verrückter Ideen. Und du kommst zu einem Punkt, völlig irrational. Und du fragst dich, ist das noch normal? Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Zeiten, als wir Kinder waren, oder meine ernsten Probleme mit trockenen Haaren, über die Angst vom Zahnarzt, vom Treibhauseffekt oder am Tiefliegerabsturz direkt in dein Bett. Wärst du gern Präsident, Generalsekretär, du hättest auch kein Rezept gegen Stiche im Hemd. So viele spielen den Chef, als wäre die kranke Welt und keiner kuriert sich selbst. Bleib noch hier, ein bisschen mal. Dramatisch, das pure Gift für Gleichgültigkeit. Ekstatisch, sympathisch, ob du sprichst, lachst oder schreist. Sag mir einfach, was du gerade denkst. Du kannst Schimpfen suchen, dich auftragen. Ich werd's ganz bestimmt. Schon, dass es stimmt, dass wir die Dinge so sehen, wie wir wollen, dass sie sind. Und doch will ich gerne wissen, wie die Welt wirklich ist. Gibt es Zufalls oder gibt es sie nicht? Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Oh, bleib bei mir und erzähl mit mir. Sag mir einfach, was du gerade denkst. Du kannst schimpfen, fluchen. Kann ein Horrorthema werden, wenn die Kennzeichnung von Gegenständen benutzt wird, um Menschen auszuspionieren. Ich kann ja heute schon eine Verbindung zwischen Gegenstand und Person herstellen. Die Daten jeder Festplatte und alle Telefonate sollen polizeilich und für die Geheimdienste benutzbar sein. Wie schwer wiegt dieser Eingriff? Was bedeutet das für unsere Verfassung? Die moderne Welt kennt viele Formen der Unfreiheit. Schon Feuerbach hat gesagt, man könnte eigentlich 80% der Bevölkerung in Ketten legen, das wäre besser. Und dann hat er ein neues Strafrecht erfunden. Und so ähnlich sind wir heute dran. Vor einer scheinbaren Gefahr soll die Gesellschaft ihre gesamte Freiheit aufgeben. Und das ist eine Umkehrung dessen, was uns eigentlich unser Leben und unsere Demokratie wert ist. Diese Freiheitsaufgabe ist gleichzeitig der Sicherheitsstaat. Und damit geht die Sache über die Wupper. Hello to everybody out there. You're listening to Niemandsland. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.